bin der Kranken. Yeah. Mach die Zapfe an und komm zu dir. Yeah. Rip deine Dicke an. Für dich gibt's nix. Yeah. Nix zu feiern, Digga. Fühl mich wie zu Hause aus. Cool, so wie Slipper. Ich bin der Kranken. Yeah. Mach die Zapfe an und komm zu dir. Yeah. Rip deine Dicke an. Für dich gibt's nix. Yeah. Nix zu feiern, Digga. Fühl mich wie zu Hause aus. Cool, so wie Slipper. So wie Crunchy Black. Yeah. Schmeiß ich deine Party und nimm dir alles weg. Gib Check, gib Scheit. Mach das Gras ein und ich hau rein. Fick auf Polizei, Wärster verteilt, ist vorgefreit. Mitternacht um drei, die Party ist vorbei. Denn ich rock bei dir rein, Nummer Opfer sind am Schrein. Was willst du hier? Ich will die Knete und das Bier. Alles was du hast, passt in die Tasche, passt. Gib es sofort her, gib mir einfach mehr. Das voll und das leer. Es interessiert nur, wann und wer. Ist die Beute fett und fühlt sich schwer. Die ganzen Kastklappen, die sich in die Hosen kacken. Die sonst auf Gangster machen, sind alle nur zum Lachen. Mit ihren Scheißertrappen und ihren Spielzeugwaffen schaut sie dumm aus der Wäsche, wenn die Reißzähne zustappen. Ich bin der Kranken, yeah. Mach die Zapfe an und komm zu dir, yeah. Rip deine Dicke an, für dich gibt's nix, yeah. Nix zu feiern, Digga. Fühl mich wie zu Hause aus, cool, so wie Slipper. Ich bin der Kranken, yeah. Mach die Zapfe an und komm zu dir, yeah. Rip deine Dicke an, für dich gibt's nix, yeah. Nix zu feiern, Digga. Fühl mich wie zu Hause aus, cool, so wie Slipper. Erst geht die Tür auf, yeah. Dann geht sie zu. Ich steh bei dir am Floor und schrei, I rob you, yeah. Nun, was gibt denn so zu tun? Nicht der Mut, nur da gibst du, yeah. Was ich verlang, yeah. Komm, bring es ran, was dauert da so lang? Los, yeah. Stell dich so an, oder willst du dir eine, yeah. Einfang? Bleib drunk und bleib crazy. Friss meine Shorts oder friss meine Brazy, yeah. Du bist ne Katze, so wie Mann und Lady, yeah. Ich bin so shady und raub dich aus. Gib mir alles, was ich brauch, und zwar sofort. Meine Klingen bringen Mord, nur das Fälle im Akkord, yeah. Du bist so fett wie Drachenlord. Und es wird dafür gesorgt, dass dein Fass abnimmt. Und zwar der Inhalt deines gottverdammten Portemonnaies. Ich bin der Kranken, yeah. Mach die Zapfe an und komm zu dir, yeah. Rip deine Dicke an, für dich gibt's nix, yeah. Nix zu feiern, Digga. Fühl mich wie zu Hause aus, cool, so wie Slipper. Ich bin der Kranken, yeah. Mach die Zapfe an und komm zu dir, yeah. Rip deine Dicke an, für dich gibt's nix, yeah. Nix zu feiern, Digga. Fühl mich wie zu Hause aus, cool, so wie Slipper.